Jetzt und dann würde ich gleich weitergehen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist Bericht der unserer Pullgaps. Es gibt noch ein organisatorisches, hat jemand eingetragen. Und zwar geht es um ein SG-Pressetreffen am Wochenende des 13. und 14. Dezember in 2014. Es ist aber ein reines Bundespressetreffen, soweit ich das im Kopf habe. Das hat mich gerade überrascht. Ja, das habe ich angetragen. Landes- und Bundespresse sollte sich immer mal im Februar, glaube ich, treffen. Also Soweit ich normalerweise. Ja, bitte. das mit Anita abgesprochen hatte. Das ging jetzt um die um die SGs, dass wir uns da zusammentreffen und da mit Hilfe von den Bremern und Hamburger, also den Hamburgern und Bremern noch helfen. Das war so mein Stand. Wenn sich da was geändert hat, gerne. Also der aktuelle Stand für mich von vor 6 Tagen ist abgesprochen mit Volker Münch, Anita Möllering, Stefan Körner, dass am 13., 14. Dezember 2014 in Hamburg dieses Bundespressetreffen mit Schulungsteil stattfindet. Da können also nicht nur Bundespresseleute teilnehmen, sondern eben auch aus den Landespressen beziehungsweise PolGFs da teilnehmen. Es ist also kein Barcamp, sondern es organisiert, es ist mit einem Schulungsteil, es dient dem Networking und es soll auch zum Austausch zwischen den einzelnen führen. Also sobald der Ort, die Inhalte und der Ablauf stehen, wird eine Wiki-Seite dazu online gehen. Das ist relativ zeitnah. Es ist nur noch eine Frage, was die Hamburger anbieten, welchen Ort sie nennen. Das ist noch nicht geklärt. Die Referenten teilweise stehen aber schon fest. Das war relativ schnell zu organisieren. Und sobald die Wiki-Seite dann online ist, kann man sein Kommen anmelden. Okay. Gut. Dann war das Ding, sorry, hat dich übersehen, weil bei mir hat gerade durch die Öffner Pet gehakt. Dann kommen wir jetzt dazu, oder sind da noch Fragen dazu? Keine Frage zu Top 0, dann kommen wir zu Top 1. Polgef-Berichte. Ich war letzte Woche im NSA-Ausschuss und was ich da erlebt habe, habe ich eigentlich im Endeffekt reingeschrieben. Eckpunkte waren die BND, sollten zwei Mitarbeiter des BND aussagen. Im Endeffekt ist nur ein halber, also einer so ein bisschen befragt worden. Der hat in dem Ausschuss mehr Erfahrung in Akten, die der Ausschuss als solches. Dementsprechend wurde er dann abgebrochen. Davor wurden diesmal interessanterweise halt auch die Eckdaten oder die Begrifflichkeiten erklärt, mindestens eine halbe Stunde, also wie Datum etc., damit es dann darum ging, dass der Zeuge nicht sagen kann, ich habe das anders gemeint. Es gab relativ viel Stress, weil einzelne Abgeordnete bekommen haben von Altmaier, also vom Kanzleramt, der besagte, dass eine Strafanzeige angedroht hat. Und besser gesagt, unglücklich darüber waren, bis die haben gemotzt, waren sauer. Das war so die Eckdaten, wo es da darum ging, dass da eigentlich relativ viel Schindluder passiert in diesem Ausschuss aus meiner Sicht. Viel mit GU und viel mit Verschwiegenheit versucht zu arbeiten und dass die Öffentlichkeit als solches nicht viel mitbekommt. Also ich habe den Eindruck, da wird versucht zu vertuschen, was auch immer da passiert ist. Dann war ich am Wochenende in der Mobilcon in Hamburg. Das war eine zweitägige Konferenz, war keine Barcamp, sondern war mit Referenten. Teilweise hochrangige, ein Professor war dabei, der sehr, sehr war, und auch Patrick war da. Referent aus dem NRW war da, oder mehrere aus NRW, aus Mecklenburg-Vorpommern war da. Also das war aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Ansonsten habe ich halt das Übliche gemacht, Pressegespräche, Tickets, OTS und so weiter. Wenn es dazu Fragen gibt, einfach Fragen bitte. Ja, ich habe eine Frage zu der Verkehrskonferenz in Hamburg. Hast du das aufgegriffen? Soweit ich momentan im Stand bin, nein. Schade. Wahrscheinlich wegen dem ID-Gipfel. Kann sein, aber die Hamburger haben das sehr gut gemacht. Die haben Plakate, also mit dieser Veranstaltung, die halbe Stadt irgendwie, oder zumindest hatte ich den Eindruck, die halbe Stadt bepflastert. Also es war aus meiner Sicht auch ohne Pressen sehr guter Hinweis darauf, dass da was stattfindet. Gut, sonst noch Frage, ansonsten noch weitergehe. Ich weiß nicht, ob Bernd noch irgendwas sagen will, der ist dabei der Zuhörer. Ansonsten würden wir zu der Länderpolitik überwechseln. Bernd will leider scheinbar nichts sagen, dann würde ich sagen, wir fangen mit Baden-Württemberg an. Sebastian. War jetzt nicht so wirklich viel los. Wir hatten ja am Wochenende diese komischen Bildungsplan-Gegner da wieder in Stuttgart. Da sind einige Piraten zu der Gegend gegangen, haben auch eigene Aktionen gemacht, aber das fiel leider auch nicht so großartig dann aus, weil die Bahn ja gestreikt hat, dann kamen viele Piraten einfach nicht hin. Ja, das war jetzt in der letzten Woche los und eigentlich nicht viel. Gut, danke. Dazu Frage? Keine Frage, dann kommen wir zu Bayern. Ja, hallo. Also wir haben im Moment wieder Spaß mit Formalfu und Schiedsgerichten. Das hält uns ein bisschen auf Trab. Das merkt ihr ja sicherlich auch, wenn ihr zum Beispiel die Bufo-Sprechstunde mitverfolgt. Mehr möchte ich dazu jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Wir bereiten uns nichtsdestotrotz auf unsere Klausurtagung vor. Die ist Ende des Monats, also vom 31.10. bis 2. November in Kipfenberg. Da wird einiges geklärt, nochmal festgesurrt, was in der Geschäftsordnung vielleicht noch ausgeblieben ist. Und ein paar Aufgaben werden da auch verteilt. Wir wollen aber nichtsdestotrotz schon vorweggreifen und haben uns überlegt, dass wir unsere Online-Aktivitäten verstärken werden. Das heißt also, wenn es Anlass gibt, etwas qualitativ Hochwertiges zu veröffentlichen, dann werden wir Kurzstatements als Landesvorstand Bayern auf unserer Website veröffentlichen. Wir haben dafür jetzt sogar einen Codenamen mal ins Leben gerufen. Das nennt sich dann Schleppnetz. Wir hatten ja auch den Appell von PR02, dass die einzelnen Landespressen doch die Bundespresse unterstützen mögen. Wir haben schon mal unser Soll erfüllt, wenn man das so sagen kann. Wir haben nämlich eine Pressemitteilung Elektromobilität und Datenschutz letzte Woche beigesteuert. Da geht es um die internationale Leitmesse, die gestern angefangen hat und heute noch weitergeführt wird, zum Thema Elektromobilität in München. Etwas weniger schön ist, dass wir keine Rückmeldung aus den Bezirken und KVs haben zu der Teilnahme an der Großdemonstration Glücklich ohne Überwachung. Das heißt also, ich kann an dieser Stelle nicht sagen, wo im Einzelfall vielleicht ein Infostand zu dem Thema stattfindet. Besser sieht schon aus mit unseren Vorbereitungen für die Sicherheitskonferenz. Das ist ja ein Europathema. Sicherheitskonferenz mit dem Motto Netzsicherheit nach Snowden. Die Referenten sind eingeladen und soweit ich das in Erinnerung habe, haben wir auch 12 Zusagen, also hochkarätige Leute. Die Information darüber, wer das im Einzelnen ist und wer möglicherweise noch dazukommen kann, die bekommt ihr bei Alex Kohler. Ich habe das hier im Pad auch mit seinem Nick auf Twitter mal versehen. Volksbegehren läuft ruhig, eigentlich zu ruhig, aber da haben wir auch noch Zeit. Wir hatten eine Stop-Watching-Us-Demo in München. Da hat unsere Landesvorsitzende auch eine Rede gehalten. Und wir hatten ein Verwaltungstreffen in Oberbayern, da hat der Generalsekretär teilgenommen. Was morgen beginnt, das sind die landesweit ist falsch, die europaweit größten Medientage in München. So ist wohl der Marketing-Sprech für diese Messe. Diesmal unter dem Motto kein Spaziergang, Wege zur digitalen Selbstverständlichkeit. Da geht es um Netzneutralität, auch Online-Journalismus. Wie stehen die Medien insgesamt zur Digitalisierung? Also dürfte interessant sein. Morgen Abend werden Niki Britz und ich auch im Bayerischen Landtag sein. Da ist eine Veranstaltung der Bündnisgrünen zum Thema Zukunft der Medienaufsicht in Bayern. Marina Kassel, darauf haben wir uns vorbereitet. Da gibt es ja eine Wiki-Seite, falls ihr noch nicht eingetragen seid. Wir haben unser Kontingent erfüllt. Falls aus den einzelnen Landesverbänden nicht die Kontingente ausgeschöpft werden, dann bitten wir darum, dass wir eventuell ein oder zwei Plätze noch bekommen können. Denn der Andrang ist in Bayern doch etwas größer, als wir das vermutet haben. Gut, okay. Es gibt noch eine Terminverschiebung, die betrifft die PICO-RW-Schulung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Daran nehme ich ja auch teil mit Vorträgen. Die hat sich von Ende Oktober verschoben auf Anfang Dezember. Also falls ihr das notieren wollt, die Schulung in Nordrhein-Westfalen ist am 6. und 7.12. Falls es Fragen gibt, einfach stellen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Gibt es dazu Fragen? Es scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter. Brandenburg. Christian Heiß. Meinst du Bremen? Ich stehe eine Zeit tiefer. Ja, Bremen ist im Augenblick außer Gefahr. Das habe ich einfach übersprungen, weil ich dich gesehen habe, Brandenburg. Achso, soll ich denn jetzt loslegen für Bremen? Sorry, Bremen, Brandenburg. Oh Mann, ich bin falsch. Das hakt alles. Also Christian heißt, das ist Bremen. Sorry. Also Christian, du darfst. Okay, ja, im Grunde habe ich nochmal das Pad verlinkt, wo ich auch noch ein paar weitere Dinge eingetragen habe, wie zum Beispiel, weiß ich jetzt, wie viele Unterstützungsunterschriften wir brauchen. Das sind denn in Bremerhaven sind es 90 circa und in Bremen sind es dann 409, die wir leisten müssen, also durchaus machbar. Ja, wir planen halt für den kommenden Montag eine Landesvorstandssitzung, haben auch die Einladung zu Marina Kassel gesehen. Die drei Plätze, die wir fürs Land haben, denke ich, füllen wir sicherlich aus. Zumal wir das eigentlich auch tun sollten, da das sicherlich für uns sehr informativ ist, weil die, die jetzt im letzten Landesvorstand waren und dorthin gegangen sind, sind jetzt alle nicht mehr da. Ja. Das mit dieser SG-Presse, das da werden wir sicherlich auch hingehen. Ja, die AV'en sind geplant, die standen schon im letzten Pad. Eine findet jetzt in diesen Sonntag statt. Ja. Soweit das eigentlich. Wenn noch Fragen sind. Ja, Tag auch. Ich habe eine. Ich hatte die Hamburger schon gefragt, die brauchen nicht. Wir haben in unserem Wahlkreisbüro in Bochum noch 1,5 Meter Plakate aus dem Bundestagswahlkampf. Wenn ihr die brauchen solltet, weil ihr aus irgendwelchen Gründen nicht genug neue habt oder sonst irgendwas, meldet ihr euch? Ja. Also idealerweise vor Dina Kassel, weil dann können wir zumindest dafür sorgen, dass man die euch mit da hochschleppt. Mhm. Schickt ihr eine Mailadresse, wenn ihr sie haben wollt, sagt Bescheid, okay? Okay, das werde ich dann über nächsten Montag ansprechen. Da stand das eventuell in das Bremer Pad eintragen. So, noch Fragen an Bremen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir weiter zu Hamburg. Hamburg scheint niemand da zu sein. Dann weiter zu Hessen. Alex. Ahoi in die Runde, ja. Ja, wir sind noch ein ganz junger LAFO und konstituieren uns erst morgen in der Sitzung und ich bin erst gestern aus dem Kurzurlaub zurückgekommen und es gibt einiges zu tun, sehr viel zu tun. Viele Dinge werden noch geplant, alle altbekannten Termine kennt ihr ja auch. Ansonsten im Moment nicht viel los, so wie in Bayern oder so. Wir sind auch ein kleines Bundesland. Nee, die glücklich ohne Überwachung-Demo wird weiter organisiert und da ist auch viel los. Es gibt viele Terminanfragen, die da sind, wo ich auch eingeladen bin, als Polgef zu sprechen. Ja, diesmal nur ein bisschen weniger als letztes. Ach ja, genau. Grüße von Paki soll ich ausrichten. Er schafft es nicht zum Mumble. Er hat ja abgesagt. Daher. Gut. Das ist zu Hessen, an Hessen Frage. Ich habe eine Frage an Hessen. Habt ihr noch Plakate, die ihr eventuellerweise den Bremern oder den Hamburgern zur Verfügung stellen könntet oder irgendwie Material? Allgemeine Wahlplakate oder? Ja, müssen wir noch übrig haben irgendwo. Ich glaube im Lager. Deshalb frage ich so blöd. Ach so, ja klar, natürlich. Ja, sorry, ja klar, ja, wir haben Unmengen von Plakaten. Ich habe bei mir oben auch noch im Dachboden auch noch viele Plakate, ja. Ich kann mal rumfragen und wer was hat und wer braucht nochmal Plakate? Hamburg und Bremen. Gut, wir müssen natürlich die Plakate aussortieren, bei denen Personen drauf zu sehen sind, die nicht mehr in der Piratenpartei sind und die nicht mehr abgelichtet werden wollen. Aber das lässt sich regeln, ja. Gut, noch Fragen zu Hessen? Scheint nicht der Fall, dann gehen wir zu Mecklenburg-Vorpommern. Jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein, dann Niedersachsen. Dann Vertreter anwesend, eventuell im Zuhörerraum. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Ja, Klaus, ich. Klaus, ich bin zwar da, kann aber heute zu Niedersachsen nicht beitragen. Okay, danke Michael. Dann Niedersachsen nicht, dann Nordrhein-Westfalen. Aber da hat ja gerade eben Alex schon erklärt, dass Paki heute leider nicht kommen kann. Nordrhein-Westfalen sollte man vielleicht eintragen, dass Jens wahrscheinlich da zurückgetreten ist. Die wäre wahrscheinlich da noch vielleicht ein Vertreter entsender und das ist ja ein außerordentlicher Landesparteitag angedacht. Dann gehen wir weiter zu Rheinland-Pfalz. Hallo, uns ist zurzeit nicht viel. Wir haben eine neue Struktur zur Öffentlichkeitsarbeit in Planung. Da hatten wir zwei Real-Life-Treffen für. Heute ist eine interessante Diskussion Kampfdrohnen, Morddrohnen. Da diskutieren Piraten mit einem Bund der CDU über die Drohnen. Dann ist einfach, weil Dreimann für den LAFO abgewählt werden müssen, ist am 11. die Landesmitgliederversammlung in Koblenz. Da habe ich gerade reingeschrieben, werden noch Piraten für das Präsidium gesucht, dass wir nicht alles immer selbst stellen müssen. Ja, und einfach, weil drei Mann fehlen im Vorstand, machen die anderen sehr viel administrative Arbeit, wenig, was geplant wird. Und das drunter gerade die Diskussion, ich denke, die löschen wir gleich wieder raus. Das heißt, wir machen die Plätze für die Marina Kassel. Zwei Mann, also die jetzt im Vorstand sind, da fahren zwei Mann von hin, auf jeden Fall. Einer hat gesagt, er würde vielleicht nicht fahren, wenn die anderen drei, die neu gewählt werden wollen. Ich denke also, dass wir in Rheinland-Pfalz 17 besetzen. Sonst noch Fragen? Gibt es Fragen an Rheinland-Pfalz? Den scheint nicht so zu sein. Dann gehen wir zum Saarland. Jemand vom Saarland da? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Sachsen? Sachsen ist auch nicht da. Dann Sachsen-Anhalt. Jo, Sachsen-Anhalt ist da. Hier ist René. Wir hatten einen Workshop zu den Bündelungsmöglichkeiten der Kommunikation des Landesverbandes, habe ich mir verlinkt. Es geht darum, dass wir auch doch immer noch Abgänge haben an Mitgliedern und uns ein bisschen konsolidieren müssen hinsichtlich der verschiedenen Möglichkeiten. Da haben wir mal so ein Brainstorming gemacht. Wir werden Landesparteitag haben Ende November in Barlehm. Ja, und aktuell laufen Ausschreibungen DSB, IT, die waren uns ja verlustig gegangen. Ja, mehr erstmal nicht. Frage an Sachsen-Anhalt. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann Schleswig-Holstein. Kathi. Moin, moin. Ihr seht, die Straße ist mein Kunde. Ja, wie Christoph das oben eben schon erwähnt, wir war am Wochenende die Mobilcon in Hamburg. Ich bin am Samstag da gewesen, fand es auch eigentlich ganz nett und gut besucht und es hat auch Spaß gemacht. Essen war hervorragend. Nochmal an der Stelle ein großes Lob an Axel für das Chili con Carne. Wir haben am kommenden Samstag den Landesparteitag. Das wird ein reiner programmatischer Parteitag sein. Also wir haben keine Personen zu wählen. Und ansonsten war eigentlich auch nichts. Wir haben jetzt inzwischen eine bezahlte Kraft in der Landesgeschäftsstelle, da bin ich heute gewesen. Die fühlt sich sehr wohl bei uns, hat sich auch ganz gut eingearbeitet oder beziehungsweise ist noch dabei. Und ja, mehr habe ich eigentlich auch im Moment nicht zu erzählen, wenn meinem Kollegen Christian unten bei den Zuhörern nicht noch was einfällt. Schön. Frage an Schleswig-Holstein. Gut, dann last but not least. Bernd, wenn du zuhörst, möchtest du was sagen? Ich habe schon ein bisschen was eingetragen. Ist nicht viel, sonst würde ich das in Vertretung übernehmen. Erteile ich mir mal selber das Wort. Also derzeit, so allgemeinpolitisch, ist es relativ ruhig in Thüringen. Es gibt ein paar Dinge hier so im Stadtrat in Erfurt oder so, mit der Multifunktionsarena, die hochkochen wird. Ansonsten ist Thüringen jetzt mit der Vorbereitung zum Landesparteitag mit Vorstandsneuwahlen am 8. und 9. November beschäftigt. Da hat es heute ein bisschen Welle geschlagen, weil das MDR, also in Thüringen hier ein Tweet oder irgendwas abgesetzt hat, dass eben Bernd Schreiner nicht wieder antritt und nach einem Jahr wieder ein Vorstandswechsel in Thüringen stattfindet, wird. Das wurde ein bisschen korrigiert, nachdem Bernd und andere reagiert haben und dem MDR mitgeteilt haben, dass Bernd noch im Bundesvorstand ist und dass dieser Wechsel bereits vorgeplant war und nicht außerplanmäßig oder so irgendwas ist, hat das MDR dann auch reagiert und hat das dann auch korrigiert. Das nur so am Rande. Dann ist in Thüringen natürlich im Augenblick diese große Diskussion, ist auch gestern über und heute groß über die Medien gegangen, dass gestern Abend 20.15 Uhr die SPD, der gesamte Landesvorstand der SPD einstimmig über Koalitionsaussage zu Rot-Rot-Grün getätigt hat und das jetzt in der Mitgliederentscheid bis zum November seine Mitglieder anheimstellen wird. Und also die Aussicht für eine rot-rot-grüne Regierung und der Ablösung der schwarzen Regierung in Thüringen scheint jetzt möglich zu sein und rückt eventuell etwas näher mit erster linke Ministerpräsident in der Bundesrepublik. So viel aus Thüringen. Frage an Thüringen. Scheint es nicht zu geben, denn jetzt die Frage ist, einer der Polgeps, der nicht dran war, mittlerweile noch hier eingetroffen, dann möge er sich jetzt melden, ansonsten gehe ich zu der Themenbeauftragte über. Drei, zwei, eins, keiner, dann beginnen wir mit der Top 2 Themenbeauftragte Berichte. Der wäre an Nummer 1, Bruno Gerd Kamm, das Urheberrecht. Ich sehe Bruno im Augenblick nicht, ist auch nichts eingetragen. In diesem Fall wandern wir weiter, Sozialpolitik. Ja, hier bin ich. Basaltpirat. Ja, ist anwesend. Ja, du hast das Wort. Ja, unser Themenbeauftragter, der Thomas Küppers, bleibt noch bis zum Abschluss der Ausschreibung zur Neuwahl im Amt. Wir haben einen Antrag an den Bundesvorstand gestellt, dass wir gerne zwei Themenbeauftragte hätten, und zwar je einen für BGE und einen für Erwerbslosenpolitik SGB II. Die Neuwahl wird dann sein am 9. November. Wir haben für die zwei Posten drei Kandidaten. An Terminen gibt es jetzt am kommenden Samstag das Treffen AK Soziales, wo sehr viele Sozialpiraten sein werden, am 25.10. in Marburg und dann das Real-Life-Treffen der Sozialpiraten am 29.11. in der Landesgeschäftsstelle Mainz. Wegen unseres Antrags werden wir wohl am Donnerstag dann bei der Bundesvorstandssitzung aufschlagen. Das war's. Ich habe eine Frage. Ja? Kann man, also ich finde den Bereich Sozialpiraten sehr groß. Und kann man sich mit euch einigen, dass man einen Themenbeauftragten wieder nimmt und der wird dann Beauftragte nennen unter euch? Weil ich finde, Sozialpiraten ist ein relativ großer, Themengebiet und die anderen beiden sind eigentlich sehr eingeschränkt dazu. Da würden viele andere Sachen auch runterfallen aus meiner Sicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wir wollten, also wir alle kennen eigentlich alles, aber wir wollten einen Spezialisten, da haben wir sogar zwei Kandidaten für das Thema BGE. Die können dann ehrlicherweise nicht allzu viel zum SGB 2 bis 12 sagen und einen zweiten halt für Erwerbslosenpolitik und natürlich auch alle Randbereiche. Also mit einem Einzigen, der das beides kann, könnte ich dir jetzt keinen aus dem Stand sagen, der da wirklich geeignet wäre. Der hat ja eher die Aufgaben der Koordination aus meiner Sicht. Die Koordination ist ja die Aufgabe des Themenbeauftragten. Und wenn er dann Spezialisten dazu nimmt, ist es aus meiner Sicht wesentlich einfacher, als wenn man da jetzt irgendwie zwei oder drei kleinere Spezialisten dazu nimmt als Themenbeauftragten. Der Themenbeauftragte aus meiner Sicht ist Sozialpolitik. Wenn man da jetzt sagt, man nimmt zwei andere kleinere Gebiete dazu, fände ich das schade persönlich. Ich fände es andersrum schade, aber wie der Antrag steht, Thomas hat dir den ja geschickt, dann müssen wir wohl am Donnerstag darüber verhandeln. Können wir machen. Gut, das ist in meiner Auge noch ein bisschen Werbung für die kommende UFO-Sitzung. Gibt es ein interessantes Thema. Okay, noch Frage an Sozialpirate, beziehungsweise den Vertreter. Das scheint nicht der Fall. Dann gehen wir zur Gesundheit. Wolf-Dietrich Brenner. Scheint auch nicht da zu sein. Dann Umwelt. Herr Bernd Schreiner, bitte aus dem Zuhörerraum. Der ist auch stumm gestellt, wahrscheinlich schon irgendwo abwesend. Können wir noch später nochmal aufrufen. Dann kommen wir zur Energiepolitik. Bernd, Michael, dich habe ich gesehen. Ja, gerne. Also zum einen sind wir jetzt natürlich in der weiteren Vorbereitung des Barcamps Ende November in Kassel. Dann haben wir auf der letzten Sitzung unserer AG Energiepolitik schon vorbesprochen mit Jörg Dürrer aus Hamburg, dass wir die Südlingsstromtrasse und das Kohlekraftwerk Hamburg als Wahlkampfthema in Hamburg vorbereiten wollen. Aus meiner, unserer Sicht ist es so, dass die Südlingtrasse Gleichstrom der Offshore-Windparks in der Nordsee vor Schleswig-Holstein in den Süden transportieren soll. Die Stromleistung wird einfach aus dem Netz im Norden genommen und in einer Größenordnung, die doppelt so groß ist wie das, was das Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg im Jahr leisten will. So, es liegt natürlich der Gedanke nahe, dass wenn diese Leistung dort nicht weggenommen würde und nach Bayern transportiert würde, das Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg, das ja seit Jahren sehr umstritten war und dessen Inbetriebnahme ja Vattenfall vom Schiedsgericht quasi durchgesetzt hat, dass das dann nicht wirtschaftlich betrieben werden könnte. So, da sind einige Zahlen, Daten mal zusammengetragen. Wir haben nachher auch ab 21 Uhr wieder unsere AG-Sitzung und werden sicherlich den Punkt weiter ausarbeiten. Ich denke, dass wir aber kurzfristig das thematisieren werden. Vielleicht dann auch in einer Pressemitteilung auf Bundesebene, weil die Südlingtrasse geht ja nun durch viele Bundesländer. Das muss man mal sehen, mal schauen, was die Diskussion an der Stelle bringt. Auf jeden Fall könnte die Piratenpartei in Hamburg, denke ich, mit dem Thema, weil Hamburg-Moorburg ist ja weiterhin höchst umstritten, auch mit BIs, die sich weiterhin versuchen, gegen das Kraftwerk zu wehren, kann man da zumindest Aufmerksamkeit bekommen und vielleicht auch punkten. Des Weiteren fangen wir an mit den Arbeiten zu einem Positionspapier zur Elektromobilität. Das Papier soll dann auch als Antrag in den BEO eingestellt werden. Und beim Fracking haben wir in Niedersachsen die Situation, dass die Grünen gerade Landesparteitag hatten. Unser Umweltminister ist ja von den Grünen. Die SPD ist in der Landesregierung mit den Grünen zusammen. Und Wenzel ist da schon sehr weich geworden, was Fracking angeht. Olaf Lies sagt, also wir müssen auf jeden Fall zumindest forschen dürfen. Das kann aber auch dann entsprechende Ansprüche zur Folge haben über Freihandelsabkommen, wenn sie mit Investitionsschutz kommen. Und die grüne Basis ist da eindeutig positioniert und hat also auf dem Landesparteitag deutlich Druck ausgeübt auf Wenzel, will das weiter thematisieren und wir gucken mal hier in Niedersachsen, wo wir da geschickterweise einsetzen können. Wir haben ja die öffentliche Diskussion zum Landesraumordnungsprogramm und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, uns da auch ganz klar zu positionieren. Ja, soweit erstmal. Gut, Frage da dazu? Das scheint nicht der Fall. Noch ein kleiner Hinweis zu der Stromtrasse, die betrifft ja auch teilweise Thüringer. Wenn es wirklich zu diesem diesem Wechsel kommen sollte, wäre dann natürlich gerade durch Thüringen wahrscheinlich auch die Karte neu gemischt, weil es gibt hier einen Bereich, wo auch eine Landrätin der Linken natürlich extrem dagegen eine Weile gesprochen hat. Und wenn die jetzt in Regierungsverantwortung kommen, könnte da auch nochmal wirklich was passieren. Ja, Seehofer in Bayern hat ja klar gesagt, er will diese Trasse nicht haben, aus welchen Gründen auch immer. Und wir sind, oder auch Thomas Blechschmidt in Bayern ist schon lange der Meinung, dass Bayern den Strom aus dem Norden nicht braucht. Schauen wir mal, nichtsdestotrotz, er wird ja erzeugt offshore und er muss auch irgendwo hin. Allerdings gibt es jetzt auch die Möglichkeit, bei den Stromtrassen ein etwas anderes Management zu fahren. Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass die Stromleitungen so ausgelegt werden, dass ein Teil einer Trasse ausfallen kann und der Rest übernimmt dann die Leistung, dieses sogenannte N-1-Prinzip. Da gibt es aber schon Untersuchungen in Schleswig-Holstein, die dieses Prinzip etwas aufweichen und Spitzenlast dann dennoch transportieren unter Verletzung dieses Prinzips mit der Maßgabe, dass dann aber schnell abgeschaltet werden können muss. Es gibt einen Monitoringbericht aus Schleswig-Holstein von der Landesregierung, relativ aktuell, wo das auch beschrieben ist und wohl auch ganz erfolgreich gelaufen ist. So, das heißt, die ganze Stromtrassendiskussion wird man nochmal um den Punkt der Leistungssteigerung mit dieser neuen Verfahrensweise befeuern können. Man kann davon ausgehen, dass ungefähr 50% mehr Leistung dann durch die Stromtrassen auch transportiert werden kann. Also, es bleibt eine spannende Diskussion. Mal gucken, wir sollten, was Südlingen angeht, auf jeden Fall dann eng zusammenarbeiten mit den einzelnen Landesverbänden und den Widerstand entsprechend aufbauen. Aber ist noch eine Diskussion auch bei uns in der AG. Ich will nur schon mal darauf hinweisen, dass wir an dem Thema jetzt doch massiv dran sind. Okay, danke für die ausführliche Stellungnahme und dann noch Frage an Energiepolitik, an Michael. Dies scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir zur Landwirtschaft. Birgit? Jo. Ja, ich tue Dinge. Interessant oder hervorzuheben ist die Veranstaltung am kommenden Donnerstag zu TTIP und CETA im Zusammenhang mit Landwirtschaft. Da hat das Bündnis Meine Landwirtschaft zu eingeladen und ja, man merkt, dass es deutlich einfacher ist, solche Themen inzwischen zu transportieren, wie TTIP oder CETA. Da haben wir also in Sachen ACTA wirklich gute Vorarbeit geleistet. Ich habe eine Frage, Birgit. Wo findet denn das statt oder wo ist dieses Treffen? Das ist in Kiel. Ach so. Möchtest du genau einen Termin haben? Ich wollte wissen, wo das stattfindet. Vielleicht mag da ja irgendjemand Informationen haben. Also, wenn du magst. Achso, ja, kann ich nochmal dazu schreiben. In dem Fall noch Frage an Birgit? Das ich habe das Wo jetzt gerade nicht mitgekriegt. Sorry. Kiel. Birgit hat es schon rein kopiert. Danke. Gut, wenn keine weitere Frage, dann gehen wir oben Government. Da ist im Augenblick, der ist vakant. Genau wie Demokratie und Wahlrecht. Wechseln wir zu Asylpolitik. Die wird im Augenblick kommissarisch von Captain Leto. Captain? Sehe ich aber auch nicht, scheint nicht da zu sein. Dann wechseln wir zu Kultur und Medien. Johannes Thon, Herr Duesenberg. Auch nicht anwesend. Datenschutz, Patria. Sollst du sie im Augenblick auch nicht, die vielleicht was berichten könnte. Dann NSA-Skandal. Jens? Ja, hallo. Von meiner Seite vielleicht nur ganz kurz ein paar kleinere Sachen. Wie letzte Woche ja schon gesagt, wir haben ja die nächste Ausschusssitzung am 6. Das heißt, die Vernehmung von diesen BND-Zeugen soll dann fortgesetzt werden. Da wird letztes Mal ziemlich eskaliert und die Vernehmung wurde dann abgebrochen. Das heißt, es ist am 6. November. Da ist die nächste Sitzung vom Untersuchungsausschuss. Und am 6. November ist auch der dass die Deutschlandpremiere von Citizen 4, beziehungsweise der Film wird, glaube ich, jetzt am kommenden Wochenende das erste Mal irgendwie in Leipzig auf so einer Filmmesse vorgeführt und auf so einem Filmfestival. Und dann gibt es eben die eigentliche Deutschlandpremiere am 5. November in Berlin mit Laura Poitras, also mit der Filmemacherin, die mit Snowden da in Hongkong war. Und dann gibt es am 7. und 8. nochmal von der Gesellschaft für Informatik so einen tollen Kongress in Berlin. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal, haben wir das letzte Woche nicht in den Patch-Chat schon reingeschrieben? Ja, ne? Das steht also letzte Woche schon drin. Also das sind eigentlich die Ereignisse, auf die man jetzt gucken muss. Am 5. ist in Berlin eben die Premiere mit Frau Poitras. Wie man da genau Karten bekommt, weiß ich nicht. Aber vielleicht schreibe ich das noch auf die Mailingliste, das kriegen wir noch raus. Am 6. ist dann der Untersuchungsausschuss und am 7. und 8. Ist dann in Berlin eben dieser Kongress von der Gesellschaft für Frieden und Informatik zum Thema Geheimdienste. Und auf diesem Kongress, da wird eben im Wesentlichen um diesen NSA-Untersuchungsausschuss gehen. Und angefragt ist da unter anderem auch der Ausschussvorsitzende Sensburg. Aber ob der da hinkommen wird, wissen wir nicht. Wahrscheinlich eher nicht. So. Gut. Frage an Jens. Und zwar der Kongress. Gibt es da noch Karten? Weil ich werde ja am 6. wieder da sein. Soll ich zu dem Kongress gehen? Dann würde ich das nur gerne jetzt grundsätzlich wissen. Ich würde auf jeden Fall hingehen, wenn du das machen kannst. Warte mal, ich guck mal eben das Pad vom letzten Mal. Ich hatte das letzte Mal schon reingeschrieben. Ah, genau. Weil ich würde das gerne planen, weil letztes Mal war noch die, siehst du, da war ich auch noch, der 10-jährige Jubiläum von Marina Kassel ist zeitgleich. Oh. Gut, schauen wir mal, wie ich das mache. Ja, müssen wir mal gucken. Warte mal eben ganz kurz. Ich hab das aus dem Ding nochmal rausgeholt vom letzten Mal. Welche Zeile sind wir denn jetzt eigentlich? Warte. Mach das mal hier rein, ne? Genau, also am 6.11. ist der offizielle Kinostart und am 5.11. ist halt so eine offizielle Premierenvorstellung mit Laura Poitras. Wie man da Karten kriegt und wo das genau ist, weiß ich jetzt noch nicht. Und die Tagesordnung vom 6. Ist im Wesentlichen die Fortsetzung vom letzten Mal und in Zeile 213 ist jetzt der Kongress da verlinkt. Fifikon, ne? Okay, danke dir. Okay. Dankeschön. Noch Frage an Jens? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir mal zu quer. Ist im Augenblick auch vakant. Also gibt es da nichts. Noch irgendeiner der Themenbeauftragte, der nicht dran war und noch zusätzlich jetzt wenn er dazukommen ist, dann melde er sich. Das scheint nicht zu sein. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3. Laufende Projekte. Da hätten wir einmal TAFTA mit Bruno. Ich sehe Bruno aber nicht. Dann kommen wir zum Aktionsblock. Anhand der Farbe vermute ich mal Michael Schwarz-Studer, das eingetragen hat. Entschuldigung. Ich habe ja schon versucht zu thematisieren, dass wir Freihandelsabkommen auch auf der kommunalen Ebene diskutieren können und sollten, auch dann, wenn in den Ratsversammlungen keine Piraten ein Mandat haben. Das ist bei uns hier im Norden der Fall. Ich habe das mit Attacke ein bisschen vorbereitet und auch den Grünen war heute Nachmittag in der Ratsversammlung. Wir haben das Instrument der Bürgeranfrage. Ich glaube, alle Ratsversammlungen haben dieses Instrument. Und ich habe dann eben die Frage gestellt und das auch etwas ausgeführt mit einer Begründung, ob eben der Rat damit einverstanden ist, Informationsmaterial entgegenzunehmen zu der Problematik, eben Auswirkungen von Handelsabkommen auf kommunaler Ebene und auch in einem Ausschuss das zu diskutieren. Das wurde widerstandslos von der Bürgermeisterin dann sofort aufgegriffen. Die sagte, das findet sie gut. Sie werden überlegen, in welchem Ausschuss das dann diskutiert wird. Und wir haben im Vorfeld mit den Grünen auch gesprochen, die im Rat vertreten sind. Die werden das dann entsprechend dort promoten und Attac und Piraten passen von außen auf, was sich dann dort im Rat so entwickelt an Stellungnahme. Die Informationsmappe war relativ umfangreich. Ein Positionspapier vom Bundesverband öffentlicher Dienstleistungen, 6 Stellungnahmen von Ratsversammlungen in Niedersachsen, die schon Stellung genommen haben zu dem Freihandelsabkommen, auch die Stellungnahme vom Deutschen Städte- und Gemeindetag und noch 2 Analysen von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das heißt einmal die Campact-Broschüre, die auch zum Aktionstag verteilt wurde und sehr ausführlich eingeht auf die Problematik kommunale Auswirkungen auf kommunale Entscheidungen und eine Analyse zweiseitig von einem Attac-Mitglied. Wenn Interesse besteht, kann ich die Dinge, auch das, was wir dort als Begründung in der Ratsversammlung gesagt haben, gerne zur Verfügung stellen. Ich bin gespannt. Wir haben bei den Ratsversammlungen 2 größere lokale Zeitungen dabei. Die haben natürlich diese Mappe auch bekommen. Mal schauen, was in der Presse steht. Es wird bestimmt etwas in der Presse darüber stehen, sodass wir also hier wieder mal Aufmerksamkeit bekommen. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, bundesweit dieses Thema in die kommunalen Parlamente zu tragen. Ich habe bei uns gemerkt, dass hier eigentlich noch keiner so richtig Bescheid wusste im Rat, selbst die Grünen nicht und die Bürger ohnehin nicht, wobei wir jetzt also wöchentlich einen Infostand haben mit Unterschriftensammlung für die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative und das in Kooperation mit Attac und den Grünen und im Wechsel dann machen, um es hier weiter als Thema eben unter die Bürger zu bringen. Ich habe nochmal in dem Blog die Antwort eines Staatssekretärs der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Katharina Dröge geschrieben. Das ist ein Auszug aus dieser Antwort. Die Bundesregierung sagt laut Staatssekretär sinngemäß, ja, im Prinzip brauchen wir Investitionsschutz und Schiedsgerichte nicht, weil unsere Gesetze in Deutschland, Europa schon ausreichend sind. Und dann kommt der Punkt, dass er eben gesagt hat, bei einem ausgehandelten Freihandelsabkommen muss die Bundesregierung beurteilen, ob das europäische Gesamtinteresse an einem Abkommen so überwiegend ist, dass ein gegebenenfalls ausgehandeltes Investitionsschutzkapitel hingenommen werden kann oder ob das nicht der Fall ist. So, das ist also anscheinend genau der Weg, den die Bundesregierung gehen will, dass sie sagt, im Prinzip brauchen wir es nicht, aber das gesamteuropäische Interesse ist so groß, dass wir das Abkommen nicht gefährden wollen. Und naja, wir müssen mal sehen, was wir dann mit dieser Strategie machen. Fragen dazu? Scheinbar keine Frage. Kleine Anmerkung hier aus Thüringen. Zum Beispiel im Rat, also hier in Erfurt, gibt es eine Initiative, wo die Grünen dabei sind. Kampak will das Ganze auch Erfurt TTIP frei, wo im Augenblick auch Unterschriften gesammelt werden für eine Anfrage im Stadtrat, dass Erfurt sich über TTIP frei erklärt. Ist zwar mehr symbolisch, aber auch im Zuge für die Initiative, die Europa-Initiative der Unterschriftensammlung haben wir da auch gleichzeitig Unterschriften gesammelt. Da sind auch sehr viele zusammengekommen. Also auch in Erfurt gibt es so Bestrebung, das über das Kommunalparlament etwas zu befeuern. Also ich finde, das ist eine Vorlage, wie sie uns nicht zweimal geboten wird, gerade auf der kommunalen Ebene, also dicht an den Bürgern, uns zu positionieren und darzustellen, und das müssen wir einfach bundesweit nutzen. Also wie gesagt, sollte eigentlich vielleicht in jedem Bundesland, in irgendeinem Stadtrat, sollten wir das da reinbringen. wäre meine Anregung. Das zum einen. Das andere an dich, die Frage, Michael, hast du den Überblick, diese neue Initiative mit der Unterschrift zusammen, was da aktuell jetzt zusammengekommen ist, oder ist das auf der Seite aktuell? Also meine letzte Zahl ist jetzt vom letzten Samstag oder Sonntag, da waren wir bei 650.000 Unterschriften online und ca. 250.000 auf Papier. Ich habe aber noch nicht wieder geguckt. Ich habe mal noch eine Frage. Und zwar, was denkt ihr, wie groß muss die Gemeinde sein, damit das auf Interesse stoßen könnte? Ich glaube nicht, dass das von der Gemeinde abhängig ist. Wichtig ist es aus meiner Sicht, dass es in die Medien kommt, also in die lokalen Zeitungen. Und wir planen hier in Norden ja eine weitere Aktion, dass wir einen Fragenkatalog an die Bundestagsabgeordneten entwickeln. Wir haben hier bei uns in der Region 2 Bundestagsabgeordnete und diese Fragen auch öffentlich ihnen stellen werden oder übermitteln werden, also auch über die Medien, sodass also einfach der Druck von der Basis, von den Bürgern auf die Bundestagsabgeordneten auch aufgebaut werden sollen, weil vermutlich werden sie am Bundestag und hoffentlich auch der Bundesrat dann noch dazu Stellung nehmen müssen. Also ich glaube, Hauptsache, es kommt in die Medien. Also ich finde das eine tolle Aktion. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr mal das, was ihr in diese Mappe reingelegt habt, mal irgendwie mitteilen könntet. Ja, schick mir eine E-Mail und du kriegst die Sachen zugeschickt. Mach ich. Ich hätte auch noch eine Rückfrage. Haben wir irgendeine zentrale Stelle, wo bundesweit so Sachen gesammelt werden? Also coole Anfragen, Dinge, die man machen kann. Haben wir da irgendeine zentrale Organisation oder haben wir das halt eben nur irgendwie landesverbandsweit teilweise? FDR? Also es gibt seit Monaten eine Wiki-Seite. Ich habe die in den letzten Sitzungen auch den Link häufiger mal reingestellt, auch an die Landesverbände verteilt, zu CETA-Aktionen, wo auch Dokumente relativ aktuell eingestellt werden. Manche Links gehen dann verloren, das muss man dann überarbeiten. Und da war eigentlich meine Idee, dass wenn irgendwo eine Aktion passiert, das eingestellt wird, damit man einfach weiß, was machen die anderen, sich vielleicht auch Informationen oder Anregungen holen kann. Leider ist der Stammtisch Norden in Niedersachsen der einzige, der sich dort eingetragen hat. Da ist aber auch der ganze Verlauf unserer Aktionen eingetragen. Vielleicht füllt sich ja diese Wiki-Seite denn doch nochmal. Soll ich sie nochmal einstellen? Bitte. Ja, kurze Wortmeldung, darf ich? Ich würde das zentralisierter gerne sehen, also ein ganz kurzes Beispiel, ich habe sowas Ähnliches gemacht, ich habe auch eine Bürgeranfrage gestellt in Sachen Cannabis Social Club und habe mir einen runden Tisch gewünscht. Das ist letztlich im Rat angekommen, es hat keiner letztendlich verneint, das einzige Argument war, wir haben kein Geld, wir sind im Nothaushalt. Und das Ganze an den Kreis weitergeschubst. Ich hatte zumindest ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit in der Zeitung, habe noch ein Radiointerview vor mir. Lange Rede, kurzer Sinn. Man könnte solche Projekte, also Bürgeranträge kann man deutschlandweit, ich kann sogar in einer fremden Gemeinde solche Bürgeranträge stellen. Und ich kann ja verschiedenste Aktionen einstellen. Und es gibt ja viele AGs, die haben auch vieles vorbereitet. Und wenn man das konzentrieren könnte, also sprich solche Bürgeranträge im Prinzip abrufbar für jeden in jeder Kommune. Genauso was meinte ich. Wie könnten wir das am besten organisieren, dass wir vielleicht auch, wir haben jetzt auch ganz viele neue kommunale Mandatsträger, dass wir mit denen in Zusammenarbeit halt eben ein so ein bundesweites Register für Anfragen und solche Dinge mal schaffen. Aber haben wir das nicht bei den Kommunalparaten? Wie aktiv wird das genutzt? Das ist eine andere Frage, bevor wir ein neues Tool erfinden. Also wir haben doch zum einen das Antragsarchiv und wir haben zum anderen die Kommunalpiraten. Aber dann es haben geht wir noch hier das Archiv selber, das mal vorgestellt wurde von der SG-Presse für solche Aktionen. Es geht hier aber auch um die Kommunen, in denen wir keine kommunalen Mandatsträger haben. Das ist dann schon eine etwas andere Vorgehensweise als eben über die Mandatsträger direkt. Also ich kann das, was wir hier an Informationen zusammengestellt haben, auf der Wiki-Seite, die ich ja jetzt eben reingestellt habe, morgen nochmal zusammenstellen. Dann seht ihr, wie wir hier im Norden vorgegangen sind. Also ich finde es auch nicht schlecht, wenn man solche Anträge, solche Bürgeranträge letztlich auch den Bürger zur Verfügung stellen kann. Es kann ja auch genug Gemeinden geben, wo Piraten eben das nicht machen oder nicht machen wollen, nicht machen können, aus welchem Grund auch immer. Und dass eben ein einzelner Bürger sich im Prinzip diesen Bürgerantrag selber auch abholen kann und umsetzen kann. Tag, die Katrin Hilger hatte doch mal überlegt, so ein Archiv oder so eine Sammlung von, aber ich glaube nur Wahlkampfaktionen anzulegen. Das war auch online gegangen. Ist schon. Also es war schon lange online gegangen, aber ich glaube, das ist wirklich dann nachher wieder untergegangen oder beziehungsweise nicht so benutzt. Ich komme jetzt auch nicht gerade auf den Namen, aber das war online. Ich meine, sowas sollte man eventuell dann kombinieren. Ich meine, so oder so steht es ja jetzt im Moment einfach mal ganz gut im Pad drin. Wir schauen dann, dass wir es in die Seiten einpflegen, wo es hingehört. Okay, ich würde mich dann verabschieden, weil meine AG-Sitzung schon angefangen hat. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, danke dir. Gut, danke Michael und ein Ciao. Und dann hätten wir hier den Punkt Aktionsblock auch durch. Und dann kommen noch zwei, die auch von uns eintragen sind teilweise. Das sind die Wahlkämpfe in Hamburg und Bremen. Da haben wir schon mal Sammelpads angelegt. Ich weiß nicht, Christoph, möchtest du da was dazu sagen? Die Sammelpads sind erstmal von Montag gestern gewesen. Und wir wollten da Aktionen und so weiter zusammen sammeln, dass das da drin ist. Wenn da jemand Ideen hat, einfach eintragen. Das war Digis, den Hut hat momentan, glaube ich, Bernd dafür auf. Wenn er dazu was sagen mag, dann jetzt. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Also wie gesagt, das drunterstehende Wahlkampf Bremen, das Bremen-Pad ist ja schon angesprochen worden. Das ist speziell für Bremen. Da hat Bremen auch schon wieder einiges jetzt nachgetragen. Vielleicht ein Aufruf, die das interessiert, die helfen wollen, die ab und zu mal nachschauen wollen. Einfach erstmal in diese Pads nachschauen, die vielleicht auch ein bisschen zu verbreiten. Wenn dort vielleicht dann auch gerade die Bremer und eventuell die Hamburger, wenn die Hilfe brauchen oder so irgendwas, dass sie das jetzt speziell eintragen, dass man darüber im Augenblick mal ein bisschen eine Koordination bzw. Hilfestellung hinbekommen. Gut, das wäre dieses. Gibt es zu diesen Wahlkampfdinger noch Fragen? Zu dem Zeile 240 würde ich gerne noch was sagen. 40 wo? 240. 240. Kann ich? Darf ich? Jo. Cool. Also, wir hatten zusammen mit den Hamburgern ein wenig überlegt, was wir so an Aktionen machen können, tun können. Und da sind wir auf Guerilla-Beaming, Reverse Graffiti und solche Dinge gekommen. Für diese Sachen braucht man erstmal in einer einmaligen Anschaffung teure Dinge. Und da hatten wir überlegt, ob wir das vielleicht so organisieren können, dass wir das irgendwo zentral im Bund verwalten, dass da also irgendjemand beauftragt wird vom Bundesvorstand, der sich um diese Dinge kümmert. Wir schauen, ob wir über Pledges und andere Möglichkeiten halt uns dann so ein paar Sachen zusammen bekommen wir dann an Wahlkämpfen der Landesverbände ausleihen können, damit nicht jeder wahlkämpfende Landesverband sich dann sowas alles neu kaufen müssen, sondern dass wir die Sachen dann halt sozusagen rumschicken können. Und wollten schauen, ob wir bis Hamburg zumindest so einen kleinen Grundstock schon anfangen können. Und dabei jetzt auch die Frage an die PolGFs der Länder, ob die das für eine brauchbare Gangart halten, ob die selber schon solche Sachen haben, die in ihrem Landesverband rumgehen und wie sie das organisiert haben und so weiter. Also wenn, da wäre ich sehr auf Input und Wortmeldungen für dankbar. Aus Hessen, wir haben ja die Early Mounting Unit vom Universalist bekommen, hier in Frankfurt und oder für Hessen, und das ist total geil, macht irre viel Spaß, kann ich nur unterstützen. Ich werde als PolGF demnächst diese oder nächste Sitzung Antrag einreichen, dass wir zwei weitere kaufen mit dem neuesten Zubehör von ihm. Mit Lampen, und dann hätten wir drei Stück, die wir dann den Wahlkämpfen in Hamburg und Bremen quasi ausleihen könnten, gegebenenfalls mit unseren Personen vor Ort. Das klingt schon mal nach einem super Start. Also was die zentrale Stelle gilt, Bauchschmerzen, weil dann versandet es irgendwo oder irgendwer tritt zurück und irgendwie und auch irgendwo. Und lieber dann so sagen, dann kommt jemand hoch aus dem jeweiligen LV oder kommt rüber und bringt es dann mit und bringt es dann wieder zurück. Und dann, ist dann eher so. Aber ich, wie gesagt, ich bin eben erst Urlaub zurückgekommen und sortiert es gerade. Aber wir sind, zumindest für Hessen, würde ich die Sachen quasi schon so weit einplanen, mit Guerilla Beaming als auch mit Graffiti Kreidespray. Da gibt es von dem Oliver Bienkowski, der gerade in Marokko ist, in Marrakesch, schon Vorlagen mit dem Piratenlogo und einem Piraten jetzt habe ich es vergessen, für die Beamer. Er hat für die großen Beamer, falls man so eine Aktion macht, schon ein ausgestanztes Ding von ihm. Das kriege ich demnächst zugeschickt von ihm. Das kann man dann verwenden für Bundesaktionen etc. Aber ich komme auf euch zurück, auf euch zu demnächst. Also es ging auch gar nicht darum, dass ihr dann jetzt irgendwas abgeben sollt oder das dem Bund abgeben sollt, sondern es geht darum, dass wir im Bund eine zentrale Liste haben, was wo potenziell zu bekommen ist, damit die wahlkämpfenden Landesverbände halt immer wissen, wir wollen jetzt was in die Richtung machen, dann melden wir uns mal bei dem und dem Landesverband, die können uns da vielleicht weiterhelfen. Darum geht's in erster Linie. So wie dieses gläserne Mobil. Genau. Genau, dass wir halt so einfach so eine Art Bestellliste haben, wo die Leute einfach sagen können, das hätten wir gern, das hätten wir gern und das könnten wir eigentlich auch gebrauchen. Positiv, gute Sache, ja. Was im Wiki steht. Na gut, muss man an zentraler Stelle dann vielleicht noch weiter. Noch aus anderen Landesverbänden zu Danny? Hallo, ganz, ganz kurz einmal. Jens? Ich hatte noch was vergessen. Ja, dann schieß los. Also wir wollen ja, der Danny weiß ja Bescheid, am 30.10., das ist also der Tag vor Halloween, das ist also quasi genau eine Woche vor dem nächsten Untersuchungsausschuss, wollen wir eine Mumble-Konferenz machen oder eine Mumble-Diskussion machen zu diesem Untersuchungsausschuss. Und Christoph hat ja schon zugesagt und ich werde ja da sein. Und wenn wir noch weitere interessante Referenten finden, hoffentlich. Und der Danny organisiert das halt und wird dazu auch nochmal einen Banner auf die Webseite machen, ne? Ich organisiere das, höre ich gerade. Ich hatte zugesagt, dass ich zwei Leute frage, ob sie da Zeit haben. Oh, wunderbar. Ja, kriegen wir hin. Genau, also das machen wir am 30. Und ich habe nochmal in Zeile 208 habe ich jetzt nochmal den Link auf diese Premierenvorstellung da am 5.11. draufgesetzt. Da wird man nur keine Karten kaufen können. Aber das ist halt in diesem Kino International Berlin, wo halt diese ganzen Premieren stattfinden mit rotem Teppich und so. Und die ganze Filmcrew wird dort halt anwesend sein und die Frau Poitras eben auch. Das war's. Gut, haben wir das soweit auch? Noch Frage da dazu an Jens? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann haben wir noch zu Iconal, da ist noch nichts eingetragen. Ich denke, da hat aber ja Christoph Ober eigentlich schon, da gab es auch irgendwelche Pressemitteilungen und solche Sachen. Christoph, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, wir haben halt über Twitter relativ viele Piraten mit eine Aktion mitgemacht, was ich positiv fand, mit dem Hashtag Fragt den Steinmeier. Und da sind wir ja relativ, also zumindest sind einige von uns oder einige sind in die Presse gekommen, indem wir massiv gemeinsam so ein Hashtag übernommen haben und die Leute, also diesen Hashtag übernommen haben mit dem Hashtag Iconal. Und das fand ich halt eine relativ positive Aktion. Ich glaube, die Niki und noch einer ist im Spiegel erschienen. Und das zeigt, wenn man da zusammenarbeitet und Twitter im Endeffekt dazu benutzt, wozu es sein kann, dass wir da positiv in Erscheinung treten. Erscheinen können. Also ich fand die Aktion relativ gut und ich fand es auch klasse, dass viele Leute da mitgemacht haben. Ich wollte noch kurz sagen, ich habe, glaube ich, den Link gefunden, was wir hatten. Pirateninfo, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt und nutzt. Wo ein Austausch über so eine Aktion vorgesehen war. Zu Iconal jetzt? Nee, was wir eben gerade 2 Minuten vorher erzählt hatten. Achso. Das war, glaube ich, diese Kommunalgeschichte und Bürgeranfrage und solche Sachen, oder? Flo? Genau, wo wir gesagt haben, alles, was so mit Kampagnen und Aktionen zu tun hat, das war mal da vorgesehen. Gut, würde ich sagen, tragen wir mal den Link mal nochmal überein und dann kann man sich beim nächsten Mal ja vielleicht nochmal, wenn es jetzt weitergeht, das haben wir schon gut für die nächste Sitzung nehmen. Okay, dann sind wir eigentlich beim letzten Punkt Verschiedenes. Oder gibt es noch Fragen zu den vorhergehenden Punkten? Scheint nicht der Fall zu sein. Irgendjemand hat bei Verschiedenes was eingetragen, möchte was dazu sagen? Ja, das war ich. Und zwar ist es die Vorstandsliste. Jeder, der Vorstand ist, weiß das sicherlich, aber manchmal vergessen wir es. Da gibt es diesen Link und dort einfach bitte eintragen, dass man diesen Vorständeliste dazu benutzt, um Informationen miteinander zu verteilen. Das war die ehemalige Auf Wiedersehen und Liste, aber momentan wird da relativ viel auch drauf gespielt. Also an Informationen vom Bund oder auch von LVs wäre schön, wenn jeder, der irgendwie im Vorstand, ob KV, OV oder LV ist, sich auf dieser Liste anmeldet. Also Ortsverbände meinte ich damit, Kreisverbände, PVVs, RVVs etc. pp. Gut, das sollten wir vielleicht nochmal irgendwie verbreiten. Frage dazu noch? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Und dann sind wir eigentlich so weit am Ende. Ich glaube, Danny will nochmal bei dem letzten Teil, der da drin steht, vielleicht nochmal Werbung machen. Er will bei SG Presse, Liste, Online-Redaktion, Social Media und Website. Da sucht er ja immer Leute und auch vor allem Inhalte. Danny, willst du nochmal einen Werbeblock einschalten? Hast du doch schon getan. Ich denke, die Leute, die hier sind, haben das schon oft genug gehört. Wenn ihr tolle Aktionen macht, wenn ihr mitarbeiten wollt, meldet euch, schickt E-Mails auf diese Listen mit Bilder, mit Links auf Bilder und so weiter und so fort von euren Aktionen. Dann kann die Social Media euch unterstützen und alle sind glücklich, weil sie sehen, dass Piraten fleißig Dinge tun. Gut, danke, Danny. Dann wären wir soweit am Ende. Gibt es jetzt noch irgendwas Unbehandeltes? Möchte noch irgendjemand das Wort ergreifen? Dann bitte jetzt. Ganz kurz, ich habe nur eine Frage zum IT-Gipfel. Habt ihr da irgendwas gemacht? Es gab eine Pressemitteilung und diese Pressemitteilung ist rausgegangen. Wir sind in die DPA reingekommen und wir sind auch in diverse Radios erschienen oder was heißt erschienen? Also wir wurden da rezitiert. Das ist die Information, die ich von einer Stunde habe. Stunde. Danke. Bitte. Das war also Anita und das Presseteam, also nicht wir. Anita und Sekor und die anderen. Und auch hier noch eine Nachricht, beim Wahlrecht sind wir wieder auf 2%, wenn das jemand interessiert. Ja klar, interessiert's. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. 2%, juhu, Weltherrschaft, ja! Es ist eine positive Tendenz, mein Freund. So fing das an. Können wir die offener beenden eigentlich? Ich glaube, ab 3% kommt wieder so Balken, glaube ich. Insofern, wir stehen gut da. Es ist eine positive Tendenz bei 2%. Das ist wie zu Hause 0-6 zurückliegen und nach dem 1-6 sagen, ich glaube, es geht aufwärts. Ich betrachte das Ganze einfach so, von irgendwie wochenlang überhaupt nicht erschienen zu einem 2% Erscheinen empfinde ich schon als positive Nachricht. Ja, sind scheiße, ich erwarte 5%, aber das ist schon mal in die richtige Richtung. Bitte nicht alles wieder negativ sehen. Nein, Christos, ich meine das echt positiv, weil auch die Außenwelt, sage ich jetzt mal wirklich, auch in Frankreich, wo ich jetzt war, uns Piraten positiv sieht. Ich erwäge den politologischen Fachbegriff amtsverordneter Zweckoptimismus zu erfinden. Genau, wir machen jetzt alle Smileys auf unsere Twitter-Accounts und freuen uns. Und ich erwäge jetzt, bevor das jetzt hier zum absoluten Smalltalk ausartet, wenn die Sitzung zu schließen, wenn es da keinen Widerspruch gibt, hat noch jemand irgendwas Wichtiges für die Aufnahme und die Sitzung? Dem ist nicht der Fall, dann würde ich jetzt die Sitzung um 21.21 Uhr, fast hervorragend, schließen. Und natürlich der Rest, wer jetzt sich noch so austauschen möchte, kann gerne hochkommen und dieses tun. Das ist dann unmoderiert. Ich sage nochmal herzlichen Dank an Christus und auch an alle anwesenden Themenbeauftragten, wie auch Länderpolgeps, für ihre Beiträge und wünsche einen schönen Abend.